Laut Meldungen der südkoreanischen Medien kämpften die südkoreanischen Organisationen am 2. Februar vor dem Gebäude der Regierung in Seoul gegen die Südkorea-Reise des US-Verteidigungsministers, der eine Kriegsgefahr heraufbeschwört. Die außergewöhnliche Volksaktion für den Rücktritt der Parkune-Regierung erläuterte auf einer Pressekonferenz, der Besuch des US-Verteidigungsministers in Südkorea habe es zum Ziel, das südkoreanische Regime dazu zu zwingen, Druck auf Nordkorea auszuüben. Unter den Plakaten wie »Wir brauchen keinen Saat von USA« und »Stellt die Kriegsübungen ein und nimmt die Friedensverhandlungen auf« demonstrierten die Mitglieder der Landesaktion für die Verhinderung der Stationierung von Saat und der Volksaktion gegen Krieg und für Frieden. Sie verlangten, die Verhandlungen über den militärischen Druck auf Nordkorea, über die Stationierung von Saat in Südkorea und über die Herstellung des 3-Raketenabwehrsystems einzustellen.